Fahrgäste, die hier in Hagen aussteigen, beachten bitte noch folgenden Hinweis. In Hagen werden die Trittstufen an den Türen unseres Zuges nicht ausgefahren. Beachten Sie bitte hierbei den vergrößerten Abstand zwischen Zug und Bahnsteig. Dankeschön.